so tief in die Augen gesehen. Und nun hat mein Herz keine Ruhe. Ich weiß nicht, was ist, denn auf einmal geschehen. Ich denk nur an dich immer zu. Ich hab dir zu tief in die Augen gesehen, und das war das Schicksal für mich. Will Tag und Nacht bei dir sein und nie mehr von dir gehen. Ich kann ja nicht mehr leben ohne dich.